Eine große Freude war für ihn jedes Wiedersehen mit dem Musikmeister. Der kam mindestens alle 2 bis 3 Monate einmal nach Escholz, besuchte und inspizierte die Musikstunden. Einmal, Knechts Schülerzeit stand kurz vor ihrem Ende, näherte sich Knecht dem Meister mit einer Frage. Der Rektor hat uns davon erzählt, wie es außerhalb von Kastalien in den gewöhnlichen Schulen und Hochschulen zugeht. Er hat gesagt, dass die dortigen Schüler sich auf ihren Universitäten den freien Berufen zuwenden. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, sind das zum größeren Teil Berufe, die wir hier in Kastalien gar nicht kennen. Wie soll ich das verstehen? Warum nennt man jene Berufe frei? Und warum sollen gerade wir Kastalier von ihnen ausgeschlossen sein? Der Magister Musicae zog den Jüngling unter einen der Mammutbäume. Ein beinahe listiges Lächeln zog die Haut um seine Augen in Fältchen. Du trägst den Namen Knecht, mein Lieber. Vielleicht hat das Wort frei darum so viel Zauber für dich. Doch nimm es nicht zu ernst in diesem Fall. Zwar besteht eine Freiheit jener Berufe insofern, als der Lernende sich den Beruf selbst erwählt. Allerdings beschränkt sich diese Freiheit auf den einen einzigen Akt der Berufswahl. Nachher aber ist es mit ihr zu Ende. Bereits bei den Studien an der Hochschule ist der Arzt, der Jurist, der Techniker in einen sehr starren Lehrgang gezwängt, der mit einer Reihe von Prüfungen endet. Hat er diese bestanden, bekommt er sein Patent und kann nun wieder in scheinbarer Freiheit seinem Beruf nachgehen. In Wirklichkeit aber wird er damit ein Sklave niedriger Mächte und hängt schließlich immer mehr vom Erfolg ab. Vom Geld, von seinem Ehrgeiz, seiner Ruhmsucht, von dem Gefallen, das die Menschen an ihm finden oder nicht finden. Mit dem Eliteschüler und späteren Mitglied des Ordens steht es in jeder Hinsicht umgekehrt. Er wählt sich keinen Beruf, er glaubt nicht, seine Talente besser beurteilen zu können als die Lehrer. Er lässt sich innerhalb der Hierarchie immer an den Ort stellen und zu der Funktion bestimmen, die die Oberen für ihn wählen. Inmitten dieser scheinbaren Unfreiheit aber genießt jeder Elektus nach seinen ersten Kursen die denkbar größte Freiheit. Während der Mann der freien Berufe sich zur Ausbildung in seinem Fach einem engen und starren Lehrgang mit starren Prüfungen unterziehen muss, geht beim Elektus, sobald er selbstständig zu studieren beginnt, die Freiheit so weit, dass es viele gibt, welche ihr Leben lang nach eigener Wahl die entlegensten und oft fast närrischen Studien betreiben. Und niemand stört sie darin, solange nur nicht ihre Sitten entarten. Der zum Lehrer geeignete wird als Lehrer verwendet, der zum Erzieher geeignete als Erzieher, der zum Übersetzer geeignete als Übersetzer. Jeder findet wie von selbst den Ort, an welchem er dienen und im Dienen frei sein kann. Er weiß nichts vom Streben nach Geld, nach Ruhm, nach Rang. Er kennt keine Parteien, keinen Zwiespalt zwischen Person und Amt, zwischen Privat und Öffentlich.